Tide 96.0. Immer anders. Entspannen Sie sich und lehnen Sie sich zurück. Wir schenken Ihnen jetzt 30 Sekunden Urlaub. Muito boa tarde, aqui é a Rádio Mamá Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente do bairro de Mundsburg, pertinho da onde a gente mora, que é o Fischmarkt, o mercado de peixes de Hamburgo. Hoje esse programa vai especialmente para Vera Maria Paulus, que hoje teve o seu enterro aqui na cidade de Hamburgo. Grande Maria, Vera Maria Paula. O programa vai para ela e para a grande energia que durante quase 30 anos ela trouxe para a cidade de Hamburgo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe von Radio Mama Terra. Diese Sendung ist gewidmet Vera Maria Paulo. Sie ist heute beerdigt worden, eine grandiose Brasilianerin, die 30 Jahre hier in Hamburg in Deutschland gelebt hat. Thank you. Paulo Moura na Rádio Mama Terra, com a música Forró do Moura, coisa beleza, coisa muito boa. E esta música foi em homenagem à nossa querida Vera Maria Paulus, que hoje teve a sua missa de sétimo dia e o seu enterro ao mesmo tempo, com a presença da grande comunidade brasileira, pessoal do Clube Brasileiro, pessoal, a nossa querida amiga, o nosso pessoal também das baianas aqui da cidade, que fizeram um trabalho de organização muito boa. Foi na Igreja Maronita o enterro da nossa querida, a missa para a nossa querida Vera, que inclusive rezada pelo padre português aqui da cidade, da paróquia portuguesa aqui da cidade. E nós colocamos essa música por conta da grande alegria que essa mulher sempre teve, que apesar de ter sofrido nos últimos tempos por questão de ter extraído 2 rins, foi ainda ao Brasil no ano passado para se despedir de sua família. Parece que ela previa já o seu fim. Para Vera Maria, nossas grandes energias, que todos os santos e todos os orixás a protejam. Ja, das Stück, was Sie eben gehört haben, war von Paulo Moura und hieß Carimbo do Moura. Es war ein Geschenk, eine Erinnerung an Eva Maria Paulus, die heute beerdigt wurde. Eine ganz grandiose Frau, die hier 30 Jahre gelebt hat, Mitglied des Club Brasileiro. Sie hat mitgetanzt, sie hat mitbewegt hier in Hamburg, mitgetanzt auf der Straße, gemeinsam mit den Baianas. Im letzten Jahr ist sie noch einmal zurückgefahren zu ihrer Familie, um sich zu verabschieden. Sie hatte eine sehr ernsthafte Krankheit. Ja, und dieses Stück war, sie kommt aus Rio de Janeiro und diese Musik, Paulo Moura, kommt auch aus Rio de Janeiro. Und ich möchte noch eins sagen, sie war wirklich eine herzliche Frau, eine sehr aktive Frau hier in der brasilianischen Comunidade, und es ist eine ganz grandiose Schneiderin hat sich von uns verabschiedet. Ja, genau. Und das ist eine gute Erinnerung, dass viele Menschen hier von Hamburg, hauptsächlich aus Altona oder beziehungsweise ganz Hamburg, kennen diese Frau, weil sie hatte mit dieser Gruppe von Baianas in den letzten paar Jahren viele, viele Fröhlichkeiten nach Hamburg gebracht. Und diese Gruppe, die Gehirn auf den Straßen, mit dieser Frau in weiß und weiß gekleidet, ist ein Stimmung von Hamburg. Und ein Teil von Hamburg ist heute verabschiedet. So ist es, genau. Genau. Und diese Gruppe ist ein Teil von Brasilien hier in Hamburg. Sie sind auch Hamburger geworden. Sie sind die Bürger von Hamburg. Und für Vera hat immer gemocht, der Francisco, der heilige Francisco, spielen wir in Musik ein Kinderlied von Villa Lobos, Pai Francisco, Vater Franciscos. Você vê aí, Ortron, que coisa bonita. Pai Francisco entrou na roda do coro infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. com a senhora Elza e Inês Rufino, que organizaram esse coral, e nós conseguimos desencavar essa música para a nossa querida Vera Maria Paulus. Romão, wer ist Pai Francisco? Ja, der Pai Francisco eigentlich ist eine alte Liede von Brasilien. Oder beziehungsweise, die kommt aus Portugal, aber in Brasilien, man spielt für alle Kinder. Und Pai Francisco ist eine Person, die kommt zu, zu einer Gruppe zu tanzen, in eine Runde zu tanzen. Und Pai Francisco, die Geschichte ist, dass ihr Mann, die geht zu dem Gefängnis. Und man schlägt ihn, aber danach man sagt, nee, er ist frei und kommt zurück. Und diese Tanze ist von jemandem, die aus dem Gefängnis kommen. Aber ich glaube, dass alle Lieder von Kindern in ganzer Welt sind ein bisschen grauslich früher gewesen. Ich glaube, dass in Deutschland ja. hat man auch solche Sachen. Ne? Ja, ja, das ist schon mal wie, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Das war kein Kinderlied, aber es war ein Kinderspiel früher. Ja. Genau, das sind solche Sachen, die wir haben erlebt. Em 56. Estamos aqui na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e em alemão, hoje em homenagem a Vera Maria Paulus, brasileira falecida aqui em Hamburgo após 30 anos de imigração. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0, mit unserem brasilianischen Moderator Markus Romão. Mein Name ist Ortrun Gutke, die deutsche Stimme. Und wer jetzt gerade mal nicht am Radio dabei sein kann, der kann natürlich auch im Livestream ganz, was na nicht was Neues, aber über www.tidenet.de die Radiosendung hören. Vocês seguem com Marcos Romão e Ortrun Gutke naquele programa em português e alemão, com sotaque brasileiro, com músicas para a nossa querida Vera Maria Paulus. E especialmente hoje também, para Rosário, que organizou, junto com o marido Gert, o marido da Vera, com o marido da Vera, essa linda cerimônia na Igreja Maronita. Und diese Sendung ist nicht nur Vera Maria Paulus, die heute beerdigt wurde, gewidmet, sondern auch Rosario, die gemeinsam mit dem Mann von Vera Maria eine unglaubliche, schöne Beerdigung gestaltet hat. Thank you. Paulo Moura com Eu Quero Sossego, grande música, nosso grande querido amigo Paulo Moura, gente finíssima lá do Rio de Janeiro e que traz a música brasileira para o nosso mundo maravilhoso, até aqui em Hamburgo. Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Ja, Black History Month ist weltweit die Geschichte, schwarze Geschichte, die Geschichte der schwarzen, Moment, Black History Month bedeutet in der Übersetzung ganz einfach die Geschichte der Schwarzen. Und zwar wird es betrachtet, für einen Monat gibt es einen ganz speziellen Monat, und zwar ist das der Februar. Und in den USA und in zahlreichen anderen Ländern mit schwarzer Gemeinschaft wird alljährlich dieser Monat gefeiert, in verschiedenen Veranstaltungen zu schwarzer Kultur und Geschichte. Diese Tradition geht bis ins Jahr 1926 zurück, als der Historiker Carter G. Woodson die Negro History Week initiierte, um über Errungenschaften schwarzer Geschichte zu berichten. Seit dem ersten Hamburger Black History Month vor 12 Jahren, der anfangs in kleinem Rahmen von der US-amerikanischen Sängerin Cynthia Utterbach initiiert wurde, ist die Popularität und das Programm stetig gewachsen. Ja, und in diesem Jahr findet auch wieder der Black History Month statt, und zwar mit dem Titel Inspired Community, mit verschiedenen diversen Einzelveranstaltungen hier in Hamburg. Ja, Romau, was meinst du, was hältst du von dem Titel Inspired Community? Das kann doch eigentlich nur damit zusammenhängen, dass Obama Präsident geworden ist und gesagt hat, yes, we can. Ja, genau, das ist ein gutes Stimmung für die Schwarze in gesamte Welt. Das passiert diese Black History Month, diese Monate für die Black Geschichte, für die schwarze Geschichte in die Welt. Und wir von Quilombo Brasil und Rádio Mamaterra, wir sind dabei. Und diese Klima, die es gibt im Moment in die Welt, ich hoffe, das geht weiter. Weil gestern selber haben wir bei Metropolis Kino den Film Quilombo aus Brasília, hierher gebracht von KKDX, und ich habe bevor erzählt für die Menschen, die als Kind, ich habe immer Filme gesehen, wo die Schwarz tragen, war immer zu tragen Koffer, und die Weiße war immer in eine schöne Auto oder so, und immer als Angestellte. Und heutzutage, man kann sehen eine andere Image von den Schwarzen in der Welt. In jedem Fall. Und sie sind sich auch mittlerweile recht bewusst darüber, wer sie sind als schwarze Personen. Genau, das ist die Dinge, dass wir denken, dass es muss immer mehr durch Erziehung, durch Arbeit zusammen mit allen Menschen in diesem Land und in dieser Welt und so wieder gut machen und wieder zu aufbauen, den Wort von allen Menschen in dieser Welt. Und hier in Hamburg ist es eine ganz besondere Sache, denn es ist mittlerweile zu einem riesigen Event geworden. An verschiedenen Stellen hier in Hamburg werden Veranstaltungen stattfinden. Wir werden gleich noch in der Sendung darüber berichten, über einzelne Events. Aber vor allem ist es sehr wichtig hier in Hamburg, weil viele schwarze Communities gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das liegt an ganz unterschiedlichen Sachen, von der Zeit her, dass sie von der Arbeit, dass sie nicht dazu kommen, sich überhaupt zu treffen, weil sie so eingebunden sind hier in den Arbeitsrhythmus hier in Hamburg. Und umso schöner ist es für diese Menschen, halt eben auch diese familiären Treffen an den Samstagen und Sonntagen hier in Hamburg zusammen zu haben, wo auch die ganze Familie dabei ist. Es gibt auch Jugendprogramme und Kinderprogramme hier in Hamburg. Ja, letzte Sonntage zum Beispiel, es gab 400 Jugendliche da in diese Treffen da bei Black Stage. Ne? Mhm. Das war, man sagt, das war wirklich wunderbar, für alle, die sie umgeht, weiß, seine eigene Bild zu sehen. Im Grunde genommen ist es ja die Weiterführung vom letzten Jahr, denn letztes Jahr gab es ja ein ganz spezielles Programm für junge Schwarze hier in Hamburg. Und das ist ja sehr gut angekommen. Und dieses Jahr, ja, yeah, yes, we can. Wunderbar. Minha gente, estamos aqui falando na Rádio Mama Terra sobre o mês da história negra. Uma coisa incrível que acontece já há 12 anos aqui em Hamburgo e que foi iniciada por uma jovem americana, porque isso é um encontro que já acontece em vários países do mundo. É parecido com o Brasil, que fazemos em novembro, o mês da consciência negra. E aqui se faz o mês da história do negro no mundo. E esse encontro tem sido de uma alegria e de uma consciência das pessoas incrível. E já no domingo passado, mais ou menos 400 jovens negros aqui em Hamburgo se encontraram, algo realmente surpreendente, que cria uma autoestima para esta população que aqui, ao contrário do Brasil, é minoria. Seguimos com música aos África. Estamos com um pequeno probleminha aqui, mas seguimos já já com a música da África para vocês. É isso aí, estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar o grupo Farafina com a música Mahama Mogaman Uale, coisa linda. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Das Stück, was wir eben gehört haben, war hieß Mogaman Uale von der Gruppe Farafina von ihrem Album Bolo Makote. Exato, e no mês da história negra aqui de Hamburgo, está tendo encontros maravilhosos. Ontem mesmo passamos o filme Quilombo Brasil, que 20 anos depois ainda causa realmente muita emoção nas pessoas. O grupo de pessoas, as pessoas que estavam presentes para ver o filme, ficaram impressionados com a capacidade da resistência do Quilombo de Palmares, que hoje no Brasil já faz parte da história brasileira. 30 anos atrás, nem se falava do Zumbi. Hoje em dia, Zumbi é feriado em várias cidades do Brasil. Inclusive, o Raza D'Alto, nosso querido correspondente de Berlim, mandou a informação dizendo que em uma pesquisa feita pelo jornal O Dia, lá no Rio de Janeiro, 71% das pessoas entrevistadas são a favor de que continue o feriado do Dia da Consciência Negra, que é o feriado de Zumbi dos Palmares, no 20 de novembro, e o feriado de São Jorge, salve Ogum, que é o 23. Ortrum, das é interessante, das em Brasília, Zumbi, Isimomente, ein Feiertag in viele Bundesstaat von Brasília. Aber die Geschäfte Leute versuchen ab und zu diese Tage zu abschaffen, aber die durch ein Forschung, die man eine Zeitung in Brasilien gemacht hatte, sagen, dass 71% der Bevölkerung in Brasília ist für diese Tage von nationalem Bewusstsein in Brasília. Und das hat viel zu tun mit dieser Black History Month hier in Hamburg. Diese Bewusstsein von den schwarzen Menschen in die gesamte Welt. Ich denke, das ist eine super gute Idee, dass die Bevölkerung abstimmen kann, ob ein Feiertag bleiben kann oder nicht. Und ich bin der Meinung, ganz persönlich, dass es ein sehr wichtiger Beitrag ist, das schwarze Bewusstsein, über das schwarze Bewusstsein zu sprechen und voranzubringen. Ja, wir sind im Monat, was Romau gerade gesagt hat, im Black Month History. Und an dieser Stelle möchte ich gleich meinen ersten Tipp für Veranstaltungstipp abgeben. Und zwar gestern hatten wir den Film Quilombo im Metropolis Kino gesehen. Auch das fand auch im Rahmen der Black History Month statt hier in Hamburg. Und am Freitag geht's weiter, nämlich mit der Black Poetry Night, mit der schwarzen Poesie-Nacht. Und zwar im Kulturhaus 73, Schulterblatt 73, ab 21 Uhr geht's dort los. Poetry hat in der Kultur der schwarzen Diaspora eine lange Tradition, die in ihren Ursprüngen bis zu den Griots in Afrika zurückreicht, die geschichtliche Ereignisse und Erzählungen mündlich über Generationen hinweg weitergaben. In der Diaspora befasst sich Black Poetry neben Geschichte auch mit Rassismus, Unterdrückung, Lebensbedingungen und politischen oder sozialen Themen. Weitere Inhalte kommen aus Bereichen der schwarzen Kultur, persönlichen Erlebnissen und universellen Aspekten des Lebens. Wer diese Veranstaltung gestaltet und die Macher dieser Veranstaltung sind Wilson Michaels, Olufunke, Anthony Baguette e Rising Thoughts. Olha só que interessante, gente. Esse encontro é realmente algo que me lembra muito o Brasil. Vai ter encontro de poetas lá na Cultura House 73, na Schulterblatt, número 73, pertinho do trem da Stern Chance. Uma noite de poesia e de cultura de negros da diáspora, trazendo a sua tradição, mostrando a sua história. Um encontro incrível em que as pessoas vão ter possibilidade também de fazer seus improvisos com um acompanhamento musical e realmente lembrando aquela coisa da improvisação que a gente tem no Brasil, geralmente nas rodas de samba, só que aqui com ritmos diferentes. E realmente, outra coisa que terá dos Black Poetas vai ser a troca de vários países, de várias informações que temos no mundo e do mundo inteiro aqui nessa cidade de Hamburgo, que lembra a Bahia de 1800, quando chegavam pessoas de todo mundo, uma cidade portuária. Isso está sendo organizado pelo Wilson Michael, pelo Lufunk, pelo Antônio Baguete e pelo Rising Faults. Continue na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin auf Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 live von der Uferstraße. É isso aí, estamos na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português alemão com sotaque brasileiro. Já estivemos e já falamos hoje do falecimento da nossa querida Vera Maria Paulus, daqui da comunidade brasileira de Hamburgo, e do seu enterro hoje na Igreja Menonita. E estamos seguindo falando sobre o mês da história do negro aqui de Hamburgo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Diese Sendung ist gewidmet Vera Maria Paulus. Sie ist heute beerdigt worden. Eine grandiose Brasilianerin, die 30 Jahre das kulturelle Leben hier in Hamburg mitgetragen hat. Sei es mit Rosario, mit den Baianas und im Club Brasileiro. Wir sind in diesem Monat, im Monat der schwarzen Geschichte, Black History Month, in der ganzen Welt. Und vor allem berichten wir heute über Black History Month hier in Hamburg. É isso aí, Ortron. Nós estamos fazendo contato com o pessoal lá da Rádio Saci. Estamos vendo se conseguimos receber material deles. E realmente já fizemos o contato agora com o Raza Dalto, em Berlim, que nos está mandando músicas africanas para o nosso grande encontro aqui da cidade de Hamburgo, do mês da história negra. Incrível, né, Ortron? Absolut unglaublich. Wir sind hier, die Musik, die ihr hört, kommt gerade von Radio Sassi aus Berlin, von unserem Freund Raza Dalto. Passend afrikanische Musik zum Black History Month. É isso aí, meu querido Raza Dalto, meu querido Leon, rapaziada, gente fina da Rádio Saci. Rádio Saci, da Rede Mama Prece, comunicação sem fronteiras. Beleza, vamos escutar agora de Berlim. Antes, Ortrun vai dar umas dicas aí. Qual é a dica, Ortrun? Ja, ich möchte euch für den Samstag, den 14.02. um 19.30 Uhr einladen zu einem Multimedia-Vortrag von Joshua Kwesi Aikins. Er ist Politikwissenschaftler und zwar zur Universität Hamburg, Asia-Afrika-Institut, Edmund Siemers Allee, Flügel Ost, direkt am Bahnhof Dammtor. Und zwar zu dem Thema Keeping it real, rediscovering black culture symbols. Macht es wahr, entdeckt wieder eure schwarze Kultur. Buggy Pants und Dreadlocks, Symbole schwarzer Kulturen der Diaspora, die in weißen Mehrheitsmedien auf Klischees reduziert werden. In dieser Präsentation werden Bedeutungen bekannter und weniger bekannter Symbole und Codes aus Hip-Hop und Reggae vorgestellt. Als Einladung, sie wieder bewusst zu lesen und selbst zu verwenden. É isso aí, minha gente. Vamos estar lá presente também nesse grande encontro que vai ter sábado na Universidade de Hamburgo. África e Ásia, no Instituto África Afroasiático aqui da cidade. E vamos ter aqui realmente mostrando para a garotada de como é que se faz trancinha, de como é que se faz trabalhos e vai ser como é que se gosta de ser negro de novo. Inclusive vai ser uma multimédia, com uma conferência multimedial do Joshua Kwesi Aikins. Ele é um político e também promovido na área de sociologia de Bielefeld, gente finíssima e história também. E agora vamos lá para Berlim, minha gente. Oh, oh, oh, oh. Mensagem de amor, oh, oh, oh. pés na terra, vagando desastres, nada me move, nem faz parar, a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, e que seja só para estar ao teu lado, só pra ler no teu rosto uma mensagem de amor. Oh, ah. Mensagem de amor. É isso aí, muito obrigado, Reza Adalto, direto de Berlim, tacando para Lamas do Sucesso uma mensagem de amor, coisa bem bonita, uma mensagem de amor mandada diretamente de Berlim pelo Reza Adalto e pelo Leon e pela nossa querida Catarina. Diga lá, Ortron. Ja, herzlichen Dank, Reza Adalto, Catarina und Leon aus Berlin für dieses Musikstück, ganz schnell mal eben transportiert durch den Äther nach Hamburg von Radio Sassi nach Tide 96.0. Ja, Radio Sassi und Mama Terra no pedaço. Beleza pura. Grande Reza Adalto. Você está sabendo que estão tendo reuniões lá no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro de jornalistas do Cogira, que estão preocupados e estão tentando que no Congresso de Jornalistas Brasileiros passe a ter uma cadeira para a questão negra na imprensa, porque a questão da imprensa brasileira precisa ser mudada, principalmente agora que o mundo inteiro está tendo uma outra possibilidade de ver o negro, como também o negro está tendo uma possibilidade nova de ver a si mesmo. E seguimos no nosso programa falando do Mês da História Negra aqui de Hamburgo. Ja, kommen wir weiter zu einem anderen Termin im Rahmen des Black History Months, und zwar am Samstag, am 15.02. ab 16 Uhr Afro-Karibik und Latin Connection im Stage Club Stresemannstraße 163. Ja, und das ist genau so eins von diesen fantastischen familiären Festen, die stattfinden, wo alle ganz herzlich eingeladen sind, teilzunehmen, viel Spaß zu haben. Es gibt nämlich jede Menge kulinarische Spezialitäten dort auch zum Schnabulieren. Gäste werden sein Daryl Smith, Deborah Powell, Paul Valentino und andere Gäste. Realmente vai ter muita coisa acontecendo aqui na cidade e seguimos com música africana para vocês. Saltamos solo. É isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Escutamos o grupo Farafina com a música Samba. Olha só de onde veio a música, veio lá da África. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96.0. Das Stück hieß Samba von der Gruppe Farafina von dem Album Bolo Makote. Coisa bonita, né? Coisa bonita. Absolut. Und jetzt gibt es noch einen letzten Tipp im Rahmen des Black History Month hier in Hamburg. Und zwar wird es am 16.02. am Montag um 20 Uhr Edutainment-Attacke geben. Und zwar Deutschland Schwarz-Weiß live von Noah Show. Romau, kannst du dich erinnern an das schöne Buch? Ja, das ist ein wunderschönes Buch. Ich empfehle für alle Leute. Schwarz und Weiß in Deutschland. Die Alltagsleben. Und das wird ganz schön, wenn die Leute da dabei kommen, ne? Ja, wo findet das denn statt? Das findet statt in der Werkstatt 3 im Nernstweg 32 in Altona. Minha gente brasileira, vocês não podem perder este encontro com esta moça chamada Noah. Ela vai ler no dia 16/2, lá no Werkstatt 3, ela vai ler o livro dela que fala sobre as relações de educação das crianças afro-alemãzinhas aqui nesse país. Und dann möchte ich noch einen letzten Tipp geben, und zwar für den Mittwoch, also heute in einer Woche, am 18. wird es im Metropolis Theater den Film Sankofa geben. Ich wollte gerade sagen Sarafina, nein, das stimmt nicht. Sankofa von Halle Grima ab 21 Uhr. Vorneweg um 19 Uhr von Uri Jalloh. Genau, genau. Das sind ganz wichtige Geschichten von heutzutage in Deutschland. Die Filme von Uri Jalloh. Um alter Film Sankofa, design clássico von den Schwarzen Kino in die Welt. Halle Grima, unsere gute Freunde. Meu pessoal, vamos escutar aí na quarta-feira. Vamos ver o filme na quarta-feira que vem. Lá no Metrópolis, o filme Sankofa. Esse filme, quem ainda não viu, não pode perder. 19 horas vai passar esse filme lá no cinema Metrópolis. E depois desse filme, passará o filme sobre Uri Jalloh, que foi assassinado numa delegacia policial aqui na Alemanha, em Dessau, na antiga Alemanha Oriental. Und last but not least, jetzt am Samstag gibt es im Quilombo Brasil um 17 Uhr eine Veranstaltung zum Thema Zimbabwe. Exatamente, isso é muito importante também. Vamos ter no dia, qual o dia exato, Arthur? No dia 14? Vamos 14. Ter. Ah, no dia 14 de fevereiro também, lá no Quilombo Brasil, às 17 horas, um encontro de solidariedade com Zimbábue. Um dos países mais ricos do mundo em minerais e que está vivendo, por conta de um bloqueio econômico, uma miséria terrível com mortes todos os dias. Ja, und ich möchte mich an dieser Stelle schon verabschieden. Nicht ohne euch noch daran zu erinnern, Leute, bis zum 12. Februar könnt ihr eure Stimme noch abgeben für ein faires Wahlrecht. Überall in den Hamburger Stadtteilen gibt es Leute, die noch kräftig ihre Listen verteilen, dass man die Möglichkeit hat, seine Unterschrift zu geben für ein faires Wahlrecht in Hamburg. Ich verabschiede mich. Es hat mir wieder einmal sehr viel Spaß gemacht, mit Markus Romau diese Sendung zu moderieren. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch bei Norman, der heute das erste Mal bei uns im Studio war und mit angeschaut hat. Er ist zurzeit Praktikant bei uns, möchte ein bisschen reinschauen, was es alles so bedeutet, Radio zu machen und die journalistische Laufbahn einzugehen. Norman, wie hat es dir gefallen heute? Sehr gut, ja? Hat es mir gefallen. Ja. Wir fangen an, jedes Mal ein bisschen mehr. Ne? Das nächste Mal machst du hier den DJ, ne? Ja. Okay. Então, nós começamos a nos despedir e dizendo que muita força para a rapaziada afro-alemã que está organizando esse mês da história negra e também muita energia a todos os brasileiros que estão tentando fazer um país para todas as pessoas. Muita energia para o pessoal estudante que está lutando pela cota na universidade e muita energia para o Zimbábue. Muita energia para todos os países do mundo que estão procurando paz. Estamos realmente com muita vontade de que 2009 seja um ano de grandes aberturas. E meus parabéns ao pessoal do grupo Afro-Religião, que organizado pelo Márcio, que está aparecendo na internet juntando o pessoal contra a intolerância religiosa no Brasil. Vocês podem sempre nos escutar no www.mamaterra.org. E até mais, até a semana que vem. Entre em nosso programa. Die 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 11. Februar 2009. Um 17 Uhr startet das deutsch-türkische Nachmittagsmagazin Günaydın in Hamburg. Um Musik, Stadt und Menschen dreht es sich bei Oben auf dem Dach ab 18 Uhr. In den Feierabend kommt ihr um 19 Uhr mit Sound of Sin. Hier hört ihr entspannte elektronische und instrumentale Musik. Unter anderem geht es heute um das aktuelle Album Rheingold von Klaus Schulze. Beat, R&B und Folk hört ihr bei Little Gems um 21 Uhr. Akuter Ohrenkalk durch Dudelfunk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders.